Yeah, Big Bang, 2012, Small Town Movement, der Typ für die Beats, yeah. Immer wenn ich down bin, was machst du, wenn du down bist? Pass auf. Immer wenn ich down bin, nehm ich ein Beat und ein Stift. Lösch der Musik, dämm das Licht, bis das Innere zu mir spricht. So viel, das auf dem Herzen liegt, einen schweren Narben hinterlässt. Nicht viel, das mir noch wichtig ist, und ich scheiße auf den ganzen Rest. Verlorene Träume, die einen noch halten, oben zu bleiben. Obwohl dein Verstand dir sagt, dass es krank ist in so Zeiten. Meine Erinnerungen gehen sie, wie sie langsam verblassen. Und allmählich wird es still, um mich die Leere kaum noch einzufassen. Ich bete, obwohl ich glaube, es ist vergebens. Schafft es wieder ein Stück Hoffnung und mein Herz, es kämpft dagegen. So viel, was einen bewegt, doch nicht viel, was einen antreibt. Eigentlich brauchst du ja nicht viel, außer deinen Kampfgeist. Vor mir liegen holprige Straßen, der Blick vernebelt. Die Pfade werden immer enger, es ist glatt und auch verregnet. Also Homie, wenn du fühlst, wie ich und oft da sitzt, hilft dir in diesen schlechten Zeiten die Musik, weil sie dich stützt. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Und schaff, dass ich Land seh. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Und mach, dass es klar geht. Immer wenn ich down bin und mein Kopf gefickt ist von zu viel Sickness, dass ich glaub, mein Genick bricht, weil die Last auf meinen Schultern kaum noch zu tragen ist. Dann greif ich zu Blatt und Stift, weil ich es nicht anders verarbeite. Krieg verlorene Liebe, Stress in der Familie, ätzende Termine und kein Cash mehr für Miete. All das lass ich hinter mir mit Stift, Blatt, Beat und Papier. Nur so entfliehe ich von hier, auch wenn es niemand kapiert. Ja man, so war das schon immer und so würde es auch bleiben. Egal ob damals im Zimmer oder auf Überseereisen. Wütende Zeilen, geschriebene Seiten wieder zerreißen. All das gehört dazu, so wie Liebe und Leiden. Bin vertiefender Schreiben, sitz da mit Block und Stift, weil in diesen miesen Zeiten dies meine einzige Hoffnung ist. Also Homie, wenn du fühlst, wie ich und oft da sitzt, hilft dir in diesen schlechten Zeiten die Musik, wie sie dich stützt. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Und schaff, dass ich Land seh. Wenn ich down bin, denk ich nach über die Zeit. Noch der Weg, der vor mir liegt, scheint noch so unendlich weit. Schwere Last auf meinen Schultern drückt alles täglich nach unten. Obwohl doch alles erträglich ist, schau ich zurück auf alte Wunden. Dann drück ich Play und die innere Stimme spricht zu mir. Sie sagt, alles wird gut, nimm dir nur ein Stift und was Papier. Doch ändern wird sich nichts, denn der Schmerz wird nur gelindert. Doch sie ist da, hört zu und zündet für dich dann ein Licht an. Schreib den Frust von der Seele, bis ich wieder atmen kann. Ja, ich glaube fest daran, Hip-Hop ist mein Leben, Mann. Verflossene Familie und Musik ist alles, was mir bleibt. Für das ganze Drumherum hab ich nur wirklich selten Zeit. Steh nachts auf dem Balkon und blicke nach den Sternen. Frag mich oft nach dem Warum, doch alles wird schon gut werden. Und wenn es dann soweit ist und das Licht wieder erlischt, hilft mir in diesen schlechten Zeiten die Musik, was sie mich stützt. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Immer wenn ich down bin, immer wenn ich down bin, ist sie da für mich. Und schafft das.